Let's turn to the book of Matthew. I'm sorry, the book of Luke. Blättert zum Lukas Evangelium. And let's pray. Und dann lasst uns beten. Father in heaven, thank you today. Vater im Himmel, danke heute. For your word. Für dein Wort. Bless these words to our hearts. Lass diese Worte für unsere Herzen zum Segen werden. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. In Luke chapter 8, starting with verse 4. Lukas 8, wir fangen beim Vers 4 an. When a large crowd was coming together and those from various cities were journeying to him, he spoke by way of a parable. Als sich aber eine große Volksmenge versammelte und sie aus jeder Stadt zu ihm hinkamen, sprach er in einem Gleichnis. The sower went out to sow his seed. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen. And as he sowed, some fell beside the road. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg. And it was trampled underfoot, and the birds of the air ate it. Und es wurde zertreten, und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Verse 6. Other seed fell on rocky soil. Vers 6. Und anderes fiel auf den Felsen. And as soon as it grew up, it withered away because it had no moisture. Und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Other seed fell among the thorns. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. And the thorns grew up with it and choked it. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Other seed fell into good soil and grew up and produced a crop 100 times as great. Und anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. As he said these things, he would call out, "He who has ears, let him hear." Als er dies sagte, rief er aus, "Wer Ohren hat zu hören, der höre." Verse 9. His disciples began questioning him as to what this parable meant. Vers 9. Seine Jünger aber fragten ihn, was dieses Gleichnis bedeute. To you it has been granted to know the mysteries of the kingdom of God. Er aber sprach, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen. But to the rest it is in parables, so that seeing they may not see, and hearing they may not understand. Den übrigen aber in Gleichnissen, damit sie sehend nicht sehen und hörend nicht verstehen. Verse 11. Vers 11. Now the parable is this. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. The seed is the word of God. Der Same ist das Wort Gottes. Those beside the road are those who have heard. Die aber an dem Weg sind, sind die, welche hören. Then the devil comes and takes away the word from their hearts. Dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. So that they will not believe and be saved. Damit sie nicht glauben und errettet werden. Those on the rocky soil are those who, when they hear, receive the word with joy. Die aber auf dem Felsen sind, die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. And these have no firm root. Und diese haben keine Wurzel. They believe for a while and in time of temptation fall away. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. The seed which fell among the thorns. Das aber unter die Dornen fiel. These are the ones who have heard. Das sind die, welche gehört haben. And as they go on their way, they are choked with worries and riches and pleasures of this life. Und sie gehen hin und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. And bring no fruit to maturity. Und nichts zur Reife bringen. Verse 15. But the seed in the good soil. Vers 15. Das in der guten Erde aber, these are the ones who have heard the word in an honest and good heart. Sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, and hold it fast, bewahren, and bear fruit with perseverance, und Frucht bringen mit Ausharren. I think there can be no more important emphasis for our life. Ich glaube, es gibt keine größere Betonung für unser Leben. Especially in the summer. Ganz besonders im Sommer. But always. Aber auch immer. As to how we hear the word. Nämlich in Bezug auf das, wie wir das Wort hören. We must never ever underestimate. Wir dürfen das niemals, niemals unterschätzen. The power that God's word has and can have in our life. Nämlich die Kraft, die das Wort Gottes haben kann und in unserem Leben auch hat. Every single person in this room this morning. Jeder Einzelne hier heute in diesem Raum is mentioned here. Wird hier erwähnt. We are in one of these four categories. In eine von diesen vier Kategorien passen wir hinein. This parable can be explained in different applications. Dieses Gleichnis lässt sich auf verschiedene Weise anwenden oder erklären. There's always one interpretation. Es gibt immer eine Interpretation, but many applications to the word. Aber viele Anwendungen für das Wort. I would like to preach at least another application this morning. Und ich möchte für heute Morgen zumindest eine dieser anderen Anwendungen predigen. If it is not the interpretation. Wenn es nicht sogar die Interpretation davon ist. I've preached this text many different ways. Ich habe über diesen Text schon auf verschiedenste Weise gepredigt. And I've applied it in many different ways. Und habe es auch auf verschiedene Weise angewandt. I want to go through it again. Ich möchte das noch einmal durchgehen jetzt. For all of our sakes. Um unser allen Willen. Let's start with verse 11. Fangen wir beim Vers 11 an. Now the parable is this, the seed is the word of God. Dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes. We would all agree it's talking about the Bible. Ich glaube, wir sind uns da alle einig, dass hier die Rede von der Bibel ist. It's not a mystical word that you hear in your at home somewhere. Es ist nicht irgendwo ein geheimnisvolles Wort, das du zu Hause irgendwo hörst. We're talking about God's word. Wir sprechen hier vom Wort Gottes. His written word. Von seinem geschriebenen Wort. Like the Lord said when he was being tempted by Satan. So wie der Herr es ausdrückte, als er von Satan versucht wurde. As it is written. So wie es geschrieben, as es steht geschrieben. Written. Es steht geschrieben. As it is written. Wie geschrieben steht. And over again in the life of the Lord you see him say as it is written. Und immer wieder im Leben des Herrn sieht man das, wie geschrieben steht. In verse 12. Vers 12. Our first person. Unser erster Mensch, die erste Now, Person. Now this can hier. Be applied to people who are hearing the gospel. So das lässt sich anwenden auf Leute, die das Evangelium hören. In terms of salvation. Und zwar in Beziehung zur Errettung. The interpretation is people are hearing the gospel of the kingdom which Jesus and his disciples are preaching. Also die Interpretation ist, die Leute hören das Evangelium über das Königreich, das Jesus und seine Jünger eben predigen. That the kingdom is coming, the kingdom is coming. Dass das Königreich kommt. They are not preaching the gospel as yet as we would preach it. Also sie predigen das Evangelium noch nicht in der Form, so wie es wir predigen. That Jesus died and rose again. Dass Jesus starb und wieder auferstanden ist. For at this point, Jesus had not died and rose again. Weil zu diesem Zeitpunkt ist Jesus noch nicht gestorben und wieder auferstanden. They are preaching the gospel of the kingdom. Es wird das Evangelium vom Königreich gepredigt. So this can be applied different ways. Also lässt sich das auf verschiedene Weise anwenden. This can be directly applied to people that in our community who have not heard the gospel of Jesus Christ. Das lässt sich direkt auf Menschen hier in unserem Bezirk anwenden, die noch niemals das Evangelium von Jesus Christus gehört haben. In terms of salvation. In Bezug auf die Errettung. But it can directly apply to us. Aber es lässt sich auch direkt auf uns anwenden, who are saved, die wir errettet sind. It can apply to us in terms of sanctification. Nämlich in Bezug auf die Heiligung lässt sich das anwenden. That means a walk with Jesus. Das bedeutet unser Wandel mit Jesus. Now let's read it. Lesen wir das. Those beside the road are those who have heard. Die aber auf dem Weg sind, sind die, welche hören. Then the devil comes. Dann kommt der Teufel. Wow. Is this like poetic language? Ich meine, ist hier eine poetische Sprache? Or symbolic oder eine symbolische language? Sprache, die verwendet wird? Or does the devil really come? Oder kommt der Teufel wirklich? Like in Ephesians chapter 6. So wie in Epheser 6. We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, but against principalities and powers, sondern gegen Mächte und Herrschaften, against the rulers of the darkness of this world, gegen die Herrscher dieser Finsternis in diesem Zeitlauf, spiritual wickedness in the unseen world, eine geistliche Bosheit in der unsichtbaren Welt. The devil comes and takes away the word from their hearts. Der Teufel kommt und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. So that they will not believe and be saved. Damit sie nicht glauben und errettet werden. For maybe someone here today, that's being saved from the penalty of sin. Für manche hier ist das vielleicht heute der Begriff gerettet von der Strafe der Sünde. If you died today, you don't know where you would go. Wenn du heute stirbst, weißt du nicht, wo du dann hinkommst. And the reality is, there are people, if they died today, they would be separated from God forever. Und die Realität ist heute so, dass Leute, die heute sterben, für alle Ewigkeit von Gott getrennt sein werden. But how about being saved from the power of sin? Aber wie wäre es damit, von der Kraft der Sünde errettet werden? Das ist die Anwendung für uns. The priest Ezra said, der Priester Ezra hat gesagt, in Psalm 119, verse 11, im Psalm 119:11, Thy word have I hid in my heart, dein Wort habe ich in meinem Herzen verborgen, that I might not sin against thee. Damit ich nicht gegen dich sündige. It's the power of the word living in my heart. Es ist die Kraft des Wortes, welches in meinem Herzen lebt. That will keep a teenager. Die einen Teenager bewahrt. That will keep a couple. Oder ein Ehepaar bewahrt. That will hold the family together. Welches eine Familie zusammenhält. That will keep a husband from straying. Und welches einen Ehemann davor abhält, sich anderwertig zu betätigen. That will keep us from alcoholism. Welches uns von Alkoholkonsum any bewahrt. Kind of abuse. Von allen möglichen Missbrauch. It's not my own strength. Es ist nicht meine eigene Stärke. It's not my morality. Es ist nicht meine moralische Stärke. My own determination. Oder meine Bestimmtheit. But it's his word living in my heart. Sondern es ist sein Wort, das in meinem Herzen lebt. That lifts me above these things. Das mich über diese Dinge steigen lässt. But so often we completely underestimate this. Aber so oft unterschätzen wir das völlig. The devil comes. Der Teufel kommt, and he takes away the word. Und er nimmt das Wort weg. I've heard the word, but the devil comes and takes it away. Ich habe das Wort gehört, aber der Teufel kommt und nimmt es dann weg. How does the devil take it away? Wie nimmt es der Teufel weg? Through a lie. Durch eine Lüge. He lies to me. Er lügt mich an. Demons can project lies to me. Die Dämonen können mir Lügen projizieren. The Bible says there's always a way of escape. Die Bibel spricht immer davon, dass es einen Ausweg gibt. The Bible says, "The Lord is my shepherd; I will never lack anything." Die Bibel spricht davon, dass der Herr mein Hirte ist und mir niemals etwas mangeln wird. We hear this word. Wir hören dieses Wort. And we don't receive it. Aber wir empfangen es nicht. Number one, let's go back to verse 5. Geht zurück zum Vers 5. The sower went out to sow his seed, and as he sowed, some fell by the road, and it was trampled underfoot. Der Sämann ging hinaus, seinen Samen zu säen, und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und es wurde zertreten. Trampled underfoot. Zertreten. Now look at verse 15. Schaut euch den Vers 15 an. But the seed in the good soil, these are the ones who have heard the word in an honest heart. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort gehört haben. Number one, an honest heart. Zunächst einmal ein redliches Herz, ein ehrliches Herz. Number two, a good heart. Punkt zwei, ein gutes Herz. Number three, he held it fast. Der dritte Punkt, sie halten es fest, sie and bewahren es. Four, he bore the fruit with patience. Und Punkt 4, sie bringen Frucht hervor mit Ausharren. And I'm wondering this morning, und ich frage mich heute Morgen, if these four things the Lord mentions, ob diese vier Dinge, die hier der Herr erwähnt, parallel the progression. Eine Parallele zur Fortschreitung sind. Meaning that the person who is like the one the ground on the wayside, the also, road. Was ihm bedeutet, dass dieser Mensch so ist wie der Weg, wie das, was neben dem Weg ist. The one who tramples the word under his feet. Derjenige, der das Wort unter seinen Füßen zertritt. The teenager who's sitting here this morning. Ein Teenager, der heute hier morgen sitzt. Who's completely bored. Dem es einfach nur langweilig thinking, ist. I can't believe I'm here. Und der sich denkt, na, ich pack's nicht, ich sitze da drinnen. How long is he gonna speak for? Wie lange wird er noch sprechen? And just trampling the word. Und das Wort einfach zertritt. A lack of honesty in the heart. Ein Mangel an Ehrlichkeit im Herzen. And I think this really applies. Ich glaube, das lässt sich wirklich so anwenden. I think the first person, ich glaube, der erste Mensch, the person who the word comes, also wo das Wort kommt, and it's like seed falling on the road. Und es ist wie dieser Same, der auf dem Boden gesät wird. It's trampled underfoot. Und es wird unter den Füßen zertreten. By the hearer. Durch den, der es hört. By the attitude of the hearer, there's no honesty. Durch die Einstellung des Hörenden, da gibt es keine Ehrlichkeit. It's trampled underfoot by a dishonest heart. Es wird von einem unredlichen Herzen zertreten. A heart that will not admit that it needs the word. Ein Herz, das nicht zugesteht, dass es das Wort braucht. A heart that sits back in rebellion. Ein Herz, das sich zurücklehnt in Rebellion. Not at all honest. Überhaupt nicht ehrlich ist. Here's the word about an almighty creator. Das Wort über einen allmächtigen Schöpfer hört. I doubt it. Ach, daran zweifle ich. Really? Wirklich? Have you looked at the universe lately? Hast du unlängst einmal hinaufgeschaut ins Universum? Yeah, I study biology and I studied all that. Ja, ich habe Biologie studiert, ich kenne das alles. I don't see God anywhere. Ich sehe da nirgendwo Gott. A dishonest heart. Ein unaufrichtiges Herz. Romans chapter 1, Römer 1, verse 18 and 19, Vers 18 und 19. Suppressing the truth. Die Wahrheit unterdrückend. Holding the truth in unrighteousness. Die Wahrheit in Ungerechtigkeit unterdrückend. A dishonest heart that tramples underfoot the word of God. Ein unredliches Herz, das das Wort Gottes zertritt. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Trampling underfoot the word of God. Mit den Füßen das Wort Gottes zertreten. Ezra said, "Hide the word in your heart." Ezra hat gesagt, verbirg dieses Wort in deinem Herzen. And yet people mock it. Und dennoch spotten die Leute darüber. This is the first person. Das ist der erste Mensch hier. We might have a few people like that here this morning, maybe. Vielleicht sitzen ein paar solche Menschen hier heute. It's possible that there is no one like that. Es ist aber auch möglich, dass da gar keiner da ist. It would only so be ist. A person whose husband or wife or mother made them come to church. Vielleicht jemand, dessen Ehemann oder seine Mutter ihn zur Gemeinde geschleppt hat. It might be a believer. Oder vielleicht ein gläubiger Mensch. Who is far from God. Der sehr weit weg ist von Gott. But the second one is interesting. Aber die zweite Person ist interessant. It applies much more to us now. Das lässt sich viel mehr auf uns anwenden. Verse 13. Vers 13. Those on the rocky soil, die aber auf dem Felsen, are those who, when they hear, sind die, welche, wenn sie hören, now notice everyone has heard. Also beachtet das, jeder hört das. But it's what you do with the word when you hear it. Aber es geht darum, was ich damit mache, wenn ich das Wort höre. These receive the word with joy. So, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. See, the first one despised it. Seht einmal, der erste, er verachtet das Never Wort. Even gave the word a chance. Er hat diesem Wort nicht einmal die Chance gegeben. A dishonest heart. Ein unehrliches Herz. Would not allow the word in. Lässt es nicht zu, dass das Wort hineinkommt. Was the hard, trampled ground. Das ist dieser zertretene Boden. The word would fall on it, und das Wort fällt auf diesen Boden. And because there was no access to the heart, aber weil es keinen Zutritt zum Herzen erlangt, the devil could easily project a lie. Kann der Teufel sehr leicht eine Lüge projizieren. Oh, sure. God is, the Lord is your shepherd. Where is the Lord? Sicher, der Herr ist dein Hirte. Wo ist der Herr? You shall not lack anything. Dir wird nichts mangeln. You lack everything, you fool. Alles mangelt dir, du Narr. And there the word is gone. Und das Wort ist schon weg. And the seed that fell fell on the soil of the heart. Und dieser Same, der auf der, diesen Boden des Herzens fällt, never penetrated. Ist niemals da eingedrungen. But the second person received it with joy. Aber der zweite Mensch, er empfängt das mit der Freude. The Lord is my shepherd, I will never lack anything. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. I love. Aren't you glad we came this morning? Bist du nicht froh, dass wir heute hierher gekommen sind? Yes, I'm glad. Ja, ich bin Jesus is coming back. Jesus wird zurückkommen. No eye has seen, no ear has heard. Kein Auge hat es gesehen, kein Ohr gehört. Has not entered into the mind of a human being. Niemals ist es einem Menschen in den Sinn gekommen. The things that God has prepared for those who love Him. Das, was Gott für diejenigen vorbereitet hat, die ihn lieben. Wow, I'm so glad we came. Ah, ich bin so froh, dass wir da sind. Preach it, preacher, preach it. Predige es, Prediger. Keep quoting the verses. Ja, zitiere weiter die Verse. In the twinkling of an eye. Im Augenblick eines The Lord will appear. Wird der Herr erscheinen. And we, which are alive, und wir, die wir da leben, shall be caught up to meet the Lord in the air. Werden zu ihm entrückt werden in die Luft. There we are in the clouds of the air. Da sind wir nun auf den Wolken in der At Luft. The sound of the trumpet. Beim Trompetenschall wird es passieren. Be with the Lord forever. Und wir werden für alle Ewigkeit mit dem Herrn sein. 1. Thessalonians 4. 1. Thessalonicher 4. 1. Corinthians 15. 1. Korinther 15. And then we'll be in the New Jerusalem. Und dann werden wir uns im neuen Jerusalem befinden. Streets paved with gold. Die Straßen mit Gold gepflastert. There'll be no sun, no moon. Es wird keine Sonne und keinen Mond mehr geben. But the glory of the Lord will light everything. Aber die Herrlichkeit des Herrn wird alles erleuchten. No tears. Keine Tränen. It's perfect righteousness. Einfach völlige Gerechtigkeit. Joy unspeakable. Unaussprechliche Freude. Preach it, preacher. Predige es, Prediger, ja. Tell me more. Sag mir mehr. Oh, I feel so good. Oh, ich fühle mich so super. This is the second listener. Das ist der zweite Zuhörer. He hears with joy. Er hört mit Freuden. Like you're supposed to. So wie man es auch tun soll. But these have no firm root. Aber diese haben keine Wurzel. They believe for a while, für eine Zeit glauben sie. But in time of trial, they fall away. Und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Let's go back to verse 6. Gehen wir nochmals zurück zu Vers 6. Other seed fell on the rocky soil, und anderes fiel auf den Felsen. And as soon as it grew up, it withered away. Und als es aufging, verdorrte es. Because it had no moisture, weil es keine Feuchtigkeit hatte. And this is the good heart. Und das ist das gute Herz. The first person lacked honesty. Dem ersten Menschen mangelt es an Ehrlichkeit. And the second person lacked a good heart. Und dem zweiten Menschen mangelt es an guten Herzen. Now we know that everyone has a desperately wicked heart in Jeremiah 17. Nun, wir wissen, dass jeder von uns ein bösartiges Herz hat, wie es in Jeremia 17 heißt. How can we have a good heart when we know by nature our heart is not good? Wie können wir ein gutes Herz haben, wenn wir von Natur aus wissen, dass unser Herz nicht gut ist? The only heart that is good, das einzige Herz, das gut ist, is in Hebrews chapter 13, verse 9. Wird in Hebräer 13, 9 beschrieben. It is good that your heart is established with grace. Es ist gut, dass dein Herz in der Gnade gefestigt ist. Now think of the word this morning, it's falling on our hearts. Nun denkt an die Worte, wie sie in unsere Herzen, auf unsere Herzen treffen. We're reading verses, I'm quoting verses. Wir lesen Verse, ich zitiere Verse. If God be for you, who can be against you? Wenn Gott für dich ist, wer soll dann gegen dich sein? For we know that all things work to the good for those who love God. Wir wissen ja, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. We know in 2 Corinthians 4 that all things are for our sakes. Wir wissen in 2. Korinther 4, dass alle Dinge um unseretwillen geschehen. Hebrews 13, he will never, ever, ever leave us. Und in Hebräer 13 lesen wir, dass er uns niemals, niemals verlassen wird. We know in Proverbs 3 that if we trust in the Lord with all our heart, wir wissen aus den Sprüchen 3, dass wenn wir von ganzem Herzen auf den Herrn vertrauen, he'll make our path straight. Dass er unsere Wege gerade machen wird. In 2 Corinthians 9, 8, und in 2. Korinther 9, 8, that he will richly supply us financially. Dass er uns reichlich segnen wird in finanzieller Hinsicht. For all things. In allen Dingen. To sow. These are wonderful promises. Und das sind ganz wunderbare Verheißungen. And we rejoice in them. Und darin erfreuen wir uns. We were tithing. We were giving in the offering. Wir haben gespendet. Wir haben für die Spende gegeben. We were so happy to hear that the windows of heaven can be opened toward us. Und wir sind so froh darüber zu hören, dass die Fenster des Himmels für uns geöffnet werden können. And I looked at my spouse. Und ich habe meinen Ehepartner angeschaut. We kissed each other. Wir haben uns geküsst. We said, see. Wir haben gesagt, ja. Isn't this so much joy? Ist das nicht wunderbar und Freude? Wonderful. Das ist so wunderbar. We have a new life. Wir haben ein neues Leben. The word of God. Das Wort Gottes. And then they take the word, und dann nehmen sie das Wort. But there's stones in the soil. Aber es gibt die Steine da im Boden. There's no root. Es gibt keine Wurzel. And that root is the grace of God. Und diese Wurzel ist die Gnade Gottes. It's a heart established in grace. Es ist ein Herz, das in der Gnade Gottes gefestigt ist. We will hit stones. Wir werden auf Steine treffen. And if the word falls on stones, und wenn das Wort auf Steine aufkommt, the only thing that can remove these stones is the grace of God. Das Einzige, was diese Steine wegtun kann, ist die Gnade Gottes. And if I'm not established in grace, wenn ich nicht in der Gnade Gottes gefestigt bin, I will dry up. Dann werde ich austrocknen. Isn't this wonderful, Han? Ist das nicht wunderbar, Liebling? God has a new future for us. Gott hat eine ganz neue Zukunft für uns. Wow, wonderful! The Lord is our shepherd. Wunderbar, der Herr ist unser Hirte. Yeah. Ja. Husbands, love your wives. Ihr Ehemänner, liebt eure Ehefrauen. A stone. Ein Stein. A stone. Ein Stein. You don't know my wife. Du kennst meine Ehefrau nicht. She's thinking, you don't know my husband. Und sie sagt, du kennst meinen Ehemann nicht. A stone. Ein Stein. The word hits a stone. Das Wort trifft auf einen Stein. And it hit a stone. Die Frucht wuchs, aber dann traf sie auf einen Stein. A stronghold, 2 Corinthians 10. Eine Festung, 2. Korinther 10. A stronghold in the soul. Eine Festung da in diesem Boden. Lifting itself against the knowledge of God. Sich gegen die Weisheit Gottes zu erheben. Resisting. Sich dagegen zu stellen. No. Nein. That can't work. Nein, das kann nicht funktionieren. He doesn't know my life. Er kennt mein Leben nicht. You don't know what I've been through. Du hast keine Ahnung, was ich durchgemacht habe. We are new creations. Wir sind eine neue Schöpfung. 2 Corinthians chapter 5. 2. Korinther 5. Verse 17. Vers 17. And God can deliver us from all kinds of things. Und Gott kann uns von allen möglichen Dingen befreien. Yes. Ja. Even alcohol. Ja, sogar von Alkohol. A stone. Ein Stein. Even adultery. Sogar von Ehebruch. A stone. Ein Stein. Even bitterness of heart. Sogar von Bitterkeit im Herzen. Did you have to say that? Hast du das jetzt erwähnen müssen? A stone. Ein Stein. Something in the heart that is wounded. Etwas im Herzen, das verwundet ist. You can't touch it. Und du kannst es nicht berühren. Memories from the past. Erinnerungen aus der Vergangenheit. And now the word comes in. Und nun kommt das Wort hinein. And the person is so full with joy. Und dieser Mensch ist so voller Freude. Until it hits that area. Bis auf dieses Gebiet getroffen wird. And the word dries up. Und das Wort trocknet dort aus. Because the heart is not established in grace. Weil das Herz nicht in der Gnade gefestigt ist. We have to know when we hear the word. Wir müssen es wissen, wenn wir das Wort hören. That it's not I that will live up to this. Dass nicht ich diesem Wort gemäß leben werde. But Philippians 2:13. Sondern Philipper 2:13. He is the one who performs it in us. Er ist es, der es in uns vollbringt. He is the one who will, how's it go? It says, for he will both will and do. Denn er vollbringt sowohl das Wollen als auch das Tun. He will give us the desire and will work it out for us. Er wird uns also das Verlangen ins Herz hineingeben und wird es auch vollbringen. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Ihr Ehemänner, liebt eure Ehefrauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wow! How will I ever do that? Wie soll ich das jemals schaffen? Oh my gosh! Oh my God! I don't think I'll ever come back to this church. Oh, ich kann dann niemals zurückkommen mehr in diese Gemeinde. I'm dying. Ich sterbe. Your heart's not established in grace. Dein Herz ist nicht in der Gnade gefestigt. God's not asking you to do that. Gott bittet nicht dich, das zu tun. God's asking you to let him do that. Gott bittet dich darum, dass es in dir tut. John 15. Johannes 15. Abide in the vine. Bleibt am Weinstock. Abide in me and my word in you. Bleibt in mir und mein Wort in euch. Ask what you will and it will be done. Dann bittet, worum ihr nur wollt, und es wird geschehen. This is the heart established in grace. Das ist ein Herz, das in Gnade gefestigt ist. You see the difference? Seht ihr den Unterschied? So no matter how difficult the commandment sounds. Also ganz gleich, wie schwierig solch ein Gebot auch klingt. They that win souls is wise. Der Seelen gewinnt, ist weise. We should constantly be in a frame of mind of winning souls. Wir sollten ständig in diesem Bezugsrahmen leben, Seelen zu gewinnen. Not just passing tracts out. Nicht einfach nur Traktate auszuteilen. Everywhere we go, be in a frame of mind. Is there someone here I can win to the Lord? Sondern wo immer wir auch hingehen, dass wir diese Gesinnung haben, gibt es hier jemanden, den ich für den Herrn gewinnen könnte? Pastor Dragan led a person at the wedding to the Lord. Pastor Dragan hat bei der Hochzeit jemand zum Herrn geführt. Wonderful. Das ist wunderbar. We should be thinking missions. Wir sollten wie Missionare denken. All the time, no matter who we are, as a business person, whatever. Alle Zeit, ganz gleich wo wir sind, als Geschäftsleute, was auch immer. The mission to invite. Die Mission, jemanden einzuladen. The mission to introduce. Jemanden anderen vorzustellen. The mission to encourage. Die Mission, jemanden zu ermutigen. To involve people in ministry. Und die Mission, andere in die in den Dienst hineinzubringen. You don't know my personality. Aber du hast keine Ahnung, was für eine Persönlichkeit ich habe. A stone. Ein Stein. God can do it. Gott kann das tun. God is for us. Gott ist für uns. And a good heart is a heart that realizes it can do nothing without him. Und ein gutes Herz ist ein solches, das realisiert, dass es ohne ihn nichts tun kann. Let's go to the third one. Gehen wir zum dritten Menschen. Now this is the one I feared the most when I got saved. Vor dem hatte ich am meisten Angst, als ich errettet wurde. I read this when I was 18 years old. Ich habe das gelesen, wie ich 18 Jahre alt war. I got on my knees. Ich bin dann auf meine Knie gegangen. And I said, God, save me from this. Und habe gesagt zu Gott, Gott, bitte errette mich von dem. Because this will kill me. Weil das wird mich umbringen. Verse 14. The seed which fell among the thorns. Das aber unter die Dornen fiel. These are the ones who have heard. Das sind die, welche gehört haben. And we could add, they have heard with joy. Und wir könnten hier hinzufügen, sie haben mit Freude gehört. Because this is progressive. Weil das ist eben ansteigend hier. And as they go their way. Und hingehen. They are choked. With the worries and riches and pleasures of this life. Und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt werden. And bring no fruit to maturity. Und nichts zur Reife bringen. Go to verse 7. Geht's zum Vers 7. Other seeds fell among the thorns. Und anderes fiel mitten unter die Dornen. And the thorns grew up with them and choked them. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Wow, what an incredible thing. I've received the grace of God. I've received the word of God in grace. So, was für eine unglaubliche Sache. Ich empfange das Wort Gottes in Gnade. Well, first, I have an honest heart. Zunächst einmal, ich habe ein aufrichtiges Herz. I believe in God. Ich glaube an Gott. I look at creation. Ich schaue mir die Schöpfung an. I rejoice. Ich freue mich darin. I look at my thumb and I think, God made that just like that. Ich schaue mir meinen Daumen an und denke mir, wow, Gott hat das so gemacht. God created those. Schau mir meine Ohren an und sage, wow, Gott hat das geschaffen. I can't wait to get to heaven. Ich kann es kaum erwarten, in den Himmel zu gelangen. And even the areas of difficulty inside. Und selbst diese Gebiete, wo es Schwierigkeiten gibt, in mir drinnen. I always confess, it's not me, God will do it. Ich bekenne das immer, nicht ich bin es, Gott wird es machen. The gospel of grace. Ja, das Evangelium der Gnade. Acts 20:32. Apostelgeschichte 20:32. I commend you unto the word of his grace. Ich übergebe euch nun dem Wort seiner Gnade. That is able to build you up. Welches in der Lage ist oder fähig ist, euch aufzubauen. I'm not perfect, but I'm growing. Ja, ich bin nicht vollkommen, aber ich wachse. I'm not a soul winner, but I want to be one. Ich bin kein Seelengewinner, aber ich möchte einer sein. I don't love my wife yet. Ich liebe meine Frau noch nicht. But God's gonna do it. Aber Gott wird es yes, machen. He will. Ja, er wird I es love tun. Her a little more. Ein wenig mehr. Someone will say. Und vielleicht wird jemand sagen, ja, some will say, I'm a lazy bum. Jemand wird vielleicht sagen, ich bin ein fauler Hund. I don't do anything. Ich mache überhaupt nichts. But I'm starting to work hard. Aber ich fange jetzt an, schwer zu arbeiten. Ephesians 4. Epheser 4, Vers 28. Work with your hands. Arbeitet mit euren work Händen. Hard. Arbeitet schwer. Lord, keep working in me. Herr, arbeite weiter in mir. And they're excited. This is the way they are. Und diese Menschen sind dann aufgeregt. They're so sind honest. Sie. Und sie sind ehrlich. There's a good heart. Ein gutes Herz. But they underestimate the influence from outside. Aber sie unterschätzen die Einflüsse von draußen. The worries and riches and pleasures of this life. Die Sorgen und der Reichtum und die Vergnügungen des Lebens. Please be careful of the summertime. Bitte seid sehr sorgsam oder achtsam in Bezug auf die Sommerzeit. Take your Bible with you. Nehmt eure Bibel mit. Take some blank cards. Nehmt ein paar solche Karten mit. When God puts a verse on your on, when you find a verse in the Bible, write it on a card. Einfach leere Karten, wo ihr dann, wenn Gott euch einen Vers gibt, dass ihr sie da drauf schreibt. I've been doing this for 28 years. Ich habe das 28 Jahre lang gemacht. I still do it. Und ich mache es noch immer. Cards and cards and verses and cards and hiding the word in my heart. Ich verberge das Wort in meinem Herzen. It's the only thing that can sustain me. Das ist das Einzige, was mich trägt. Because we are just human. Weil wir sind eben nur Menschen. And Samson had to find that out the hard way. Und der Samson musste das auf die schwierige Art wissen. When he broke his covenant with God. Als er sein Bündnis mit Gott brach. And we break the covenant of grace and truth. Und wir brechen diesen Bund der Gnade und der Wahrheit. And we discover that we are very natural people. Und wir entdecken, dass wir sehr natürlich gesinnte Menschen sind. In a very powerful world. In einer sehr mächtigen Umgebung und Welt. And the pleasures und die Vergnügungen und die Sorgen and the riches und die Reichtümer, that might be available at some point, die in gewisser Weise verfügbar sind. And oh yes, the word of God. Let's go to church. Ja, das Wort Gottes. Gehen wir in die Gemeinde. Yes, thank you for that, Pastor. Thank you. Danke, Pastor, für das. It's by grace. I'm not there yet, but I'm getting there by the grace of God. Durch die Gnade Gottes geschieht es. Ja, ich bin zwar noch nicht dort, aber durch die Gnade Gottes werde ich hingelangen. We gotta hurry because we gotta make that big business deal. Wir müssen uns beeilen. You and me. Dieses Geschäft abschließen. Let's go, hon. Bye-bye! Komm, Liebe, gehen wir out the door. Hinaus aus der Tür. No fellowship. Keine Gemeinschaft. No service, no discipleship. Kein Dienst, keine Jüngerschaft. The world is slowly coming around my neck. Und die Welt, sie umfasst mich da ganz langsam. The worries. Die Sorgen. The worries. Die Sorgen. The pleasures. Die Vergnügungen. The thorns are coming up and die Dornen, sie kommen überall. Starts to choke me. Und sie fangen an, mich da zu erwürgen. I don't even realize that I'm getting less and less spiritual breath. Und mir wird es gar nicht bewusst, dass ich immer weniger geistlichen Atem habe. I'm not dying, I'm just not living. Ich sterbe nicht, aber ich lebe auch nicht. And it says that it does not bring fruit. Und das heißt, dass dann keine Frucht hervorbringt. To maturity. Und zwar, dass es nicht zur Reife bringt. But look what it says in verse 15. Aber schaut einmal, was es in Vers 15 heißt. An honest, ein aufrichtiges, and good heart, ein gutes Herz. And the third thing, und das dritte, hold it fast. Es festhalten oder bewahren. If you have eSword on your computer, wenn ihr das Programm eSword auf dem Computer habt, it says it means to keep the word in your memory. Es bedeutet, das Wort in Erinnerung behalten. Keep the word. Das Wort behalten. And we have to have practical ways of keeping the word in our lives. Und wir brauchen praktische Möglichkeiten oder Wege, wie wir das Wort in unserem Leben I'm halten können. Just close with this. Und mit dem möchte ich abschließen. Deuteronomy chapter 6. In 5. Mose 6. This is what God told Moses. Das ist es, was Gott dem Mose gesagt hat. We have to hold the word in our lives. Wir müssen das Wort in unserem Leben behalten. If we don't, we will be choked. Und wenn wir das nicht tun, werden wir erstickt werden. Ever so slowly. Immer langsam. Ever langsam. So slowly. Put a Bible in your bathroom. Schaut, dass ihr eine Bibel im Klo habt. One that you can read easily. Eine, die ihr leicht lesen könnt. Put a Bible next to your bed, a devotional. Legt ein Andachtsbuch oder eine Bibel neben eurem Put Bett. Put one in your glove compartment, a little one. Oder legt eine kleine Bibel da in ein Handschuhfach ab. Have some Bible verses on your visor in your car for a red light. Oder habt ein paar Bibelverse im Auto, wenn es rot ist auf der Ampel. We have to hold it fast. Also wir müssen das festhalten. It's not going to come after us. Das wird uns nicht nachlaufen. We have to hold it. Wir müssen hold es festhalten. If you, if we don't hold it, und wenn wir das nicht ergreifen, keep it in the, hold it, don't let it go. Also festhalten, lass es nicht weggehen. Hold it, hold it. Halte es. If we don't hold it, wenn wir es nicht halten, the world will come in and choke us. Dann wird die Welt hereinkommen. Sie wird uns erwürgen. In our church who have been choked all this year. Da gibt's Leute in der Gemeinde hier, die sind das ganze Jahr über gewürgt worden. They don't hold the word. Sie halten das Wort nicht fest. Get a tape. Hol dir eine Kassette. Take two. Nimm zwei. Put one in your car. Und lege eine ein im Auto. Get some Christian music. Schau, dass du christliche Musik bekommst. Classical music is fine. Ja, klassische Musik ist schön. But not all the time. Aber nicht ständig. Spanish music is fine. Spanische Musik ist großartig. But not all the time. Aber nicht ständig. Get some worship in here. Get some, you know, whatever. Beschaff dir Anbetungsmusik oder was auch immer. There's all kinds of wonderful music. Ganz wunderbare Musik gibt es. But get some worship in there. Aber schau, dass du Anbetungsmusik hast. Don't let it go. Und lass das nicht ziehen. It will slip away. Es wird dir entgleiten. Watch this, we'll close. Nun beachtet das. Deuteronomy 6:4. 5. Mose 6:4. Hear, O Israel. Höre, Israel. The Lord is our God. Der Herr ist unser Gott. The Lord is one. Der Herr allein. You shall love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your might. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. We'll close with these. Watch. Mit dem schließen wir jetzt. These words which I am commanding you today. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, shall be on your heart. Sollen in deinem Herzen sein. You shall teach them diligently to your sons and shall talk of them when you sit in your house. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt. And when you walk by the way. Und wenn du auf dem Weg gehst. And when you lie down. Und wenn du dich hinlegst. And when you rise up. Und wenn du aufstehst. And we'll close with verse 8. Mit Vers 8 schließen wir ab. You shall bind them as signs on your hand. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. They shall be as frontals for your forehead. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. And one last verse, verse 9. Vers 9. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. When you walk into the Tumas house, wenn ihr ins Haus der Tumas hineinkommt, the first thing you see written there, das erste, was ihr seht, dort I auf think der Wand, as for me and my house, we shall serve the Lord. Was mich und mein Haus betrifft, wir wollen dem Herrn dienen. This is what the Lord's talking about. Davon spricht der Herr. Get the word in front of your eyes on every side. Schaut, dass ihr das Wort Gottes vor euren Augen habt, überall. We don't have to be crazy about it. Da müssen wir nicht uns verrückt machen damit. We're actually writing verses on our foreheads backwards, so we look in the mirror. Dass wir uns die Bibelverse da sogar spiegelverkehrt auf die Stirne schreiben, dass wir in den Spiegel schauen und sie sehen. We get the point. Aber wir wissen, worum es geht. We get the point. Wir verstehen das. We gotta hold it. Wir müssen es festhalten. Because the world out there is pulling our attention. Weil die Welt da draußen unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. It's very strong. Und das ist sehr stark. Hold on to the word. Haltet euch fest am Wort und haltet es. And if we do, und wenn wir das tun, we will bear fruit. Dann werden wir Frucht bringen. 30, 70, 100-fold. 30-fach, 70-fach oder 100-fach. And we can talk about that next week. Und darüber können wir dann nächste Woche But sprechen. Let's keep the word in our lives. Aber lassen wir das Wort doch in unserem Amen. Leben sein. Let's be the fourth soil, every one of us. Wir wollen zu diesem vierten Boden gehören, jeder Amen. Einzelne von uns. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, thank you this morning. Vater im Himmel, danke heute Morgen. We ask you to bless the rest of the service. Wir bitten dich, den Rest des Gottesdienstes zu segnen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We're going to have the Lord's Supper. Wir werden noch jetzt das Abendmahl des Herrn feiern. Let's pray today and ask God to do great things in our midst. So lasst uns heute beten und darum bitten, dass Gott große Dinge in unserer Mitte tut. Father in heaven. Vater im Himmel. We're so thankful for our church. Wir sind dir so dankbar für unsere Gemeinde. You have brought us together. Du hast uns zusammengeführt. And you are the head of this church. Und du bist das Haupt dieser Gemeinde. We are your servants, your children. Wir sind deine Diener und deine Kinder. You see the needs. Du siehst unsere Bedürfnisse. And you know the things you want to do. Und du weißt doch, was du tun möchtest. Bless this prayer time now. Segne diese Gebetszeit jetzt. And the Lord's Supper. Und das Abendmahl des Herrn. We ask. Darum bitten wir dich. Maybe there's somebody here this morning. Vielleicht ist heute jemand hier. You have never received Jesus. Du hast Jesus noch niemals angenommen. If you died today, wenn du heute stirbst, where would you go? Wohin kommst du dann? Would you be with God? Wirst du bei Gott sein? Listen to this verse. Hört euch diesen Vers an. John the Baptist said, Johannes der Täufer sagt es. This is the Lamb of God. Das ist das Lamm Gottes. Who takes away the sins of the world. Welches die Sünden der Welt hinwegnimmt. That Lamb is Jesus Christ. Dieses Lamm ist Jesus Christus. Would you like to put your faith in him this morning? Möchtest du heute Morgen deinen Glauben auf ihn setzen, so that he would take away your sins? So dass er deine Sünden wegnehmen kann? Pray with me. Dann bete mit mir. Say, God in heaven, sage Gott im Himmel, forgive my sin. Vergib mir die Sünde. Through Jesus Christ, durch Jesus Christus, the Lamb of God, das Lamm Gottes, who shed his blood, der sein Blut vergossen hat, to cleanse my sin. Um meine Sünden zu reinigen. Receive me. Nimm mich auf. Into your family. Hinein in deine Familie. I pray this. Das bete ich. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.